findet Gott wie Dreck. Und ihr sagt, ihr werdet Nazis und ihr müsst dann weg. Doch ihr habt lang genug gelacht, denn unser Volk ist aufgewacht. Denn wir sind stolz, stolz, deutsch zu sein. Und wir schreien in eure Gesichter rein. Es kann doch kein Verbrechen sein, zu zeigen, dass man stolz ist, deutsch zu sein. Fühlt sich alles abgefremd und mit Boots und Braces von der Bomberjagde fallen wir stolz, die deutsche Flagge. Wir sind stolz, stolz, deutsch zu sein. Und wir schreien in eure Gesichter rein. Es kann doch kein Verbrechen sein, zu zeigen, dass man stolz ist, deutsch zu sein. Dann zeig ihnen, sie sind lächerlich. Und weil der Glaube uns die Freiheit bringt, irgendwann ein jeder Deutscher singt. Wir sind stolz, stolz, deutsch zu sein. Und ihr schreit in eure Gesichter rein. Es kann doch kein Verbrechen sein, zu zeigen, dass man stolz ist, deutsch zu sein. Stolz, stolz, deutsch zu sein. Wir schreien in eure Gesichter rein. Es kann doch